Gedanke. Strickweise. Wer seine Gedanken angenommen hat, wie sie erscheinen, der hat die Basis für seine Handlungen von dem Übel der Verwirrung befreit. Er würde nicht untergehen und er kann bestehen. Das muss er lernen, aber der Erfolg trägt seine Früchte. Was das Leben gebracht hat, würde nicht verkehrt sein. Da vereinfachen wir unsere Herangehensweise zusehends stärker. Wir lieben es zu leben. Das macht etwas aus. Bei uns wird das Gute wahr. Was wir dagegen gelassen haben, sind die Hausaufgaben der anderen Leute. Ihre Lektionen werden sie nur meistern können, wenn sie diese selbst erkannt haben. Uns ist es nicht anders ergangen. Der Vorsprung, den andere Leute uns gegenüber haben, ist von wirtschaftlicher, aber auch von gesellschaftlicher Art. Da legen wir unseren Schwerpunkt fest und bilden uns weiter aus. Was wir getan haben, das setzen wir fort, solange es etwas Gutes bringt. Verschroben sind die Menschen schon gewesen, wenn sie etwas erfüllt haben, für was sie nicht zuständig wären. Da haben wir sie nicht unterrichtet und auch nichts dafür getan, dass sie ihre Spur finden. Jeder hat mit sich selbst genug zu tun. Derweil ist das Leben unabdingbar gewesen und hat uns vieles abgetrotzt. Da haben wir es genauso getan und dem Dasein von uns etwas abverlangt. Was wir gewollt haben, das haben wir verwirklicht. Wir haben danach gesucht, wie das geht, und auch etwas gefunden, was das möglich macht. Wer sich selbst nicht wichtig genommen hat, der wird von allen links liegen gelassen. Wir kommen auf die Beine. Wir stehen zu uns. Da halten wir still, falls man uns angegangen hat. So sammeln wir unsere Kraft. Mit Vernunft gehen wir um und schöpfen so Mut dafür, diese Welt zu verstehen.